mamma dei mandolini, mamma di violini, mamma dei tamburini, da dis Italia, mamma dei macaroni, mamma di memmeloni, mamma di zizitron, das ist Italia, mamma da möchte ich hin, mamma wenn ich da bin, mamma da sing ich mit, was jeder singt. Dormi, dormi, dormi, fa, fa, so lassi do, siehst du nirgendwo, ist das Herz so froh. Dormi, dormi, dormi, fa, fa, so lassi da, mamma das ist Italia. Italia. Das ist Italia. Kann das Leben sein, immer wieder fällt uns was Neues ein, immer wieder macht uns Spaß, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Mama de Mandolin, Mama de Violin, Mama de Tamburin, das ist Italia, Mama de Macaron, Mama de Memmelon, Mama de Zitzitron, das ist Italia. Mama, da möchte ich hin, Mama, wenn ich da bin, Mama, dann sing ich mit, was jeder singt. Dormi, dormi, dormi, fa, fa, so lassi do, siehst du nirgendwo, ist das Herz so froh. Dormi, dormi, dormi, fa, fa, so lassi da, Mama, das ist Italia.